Lieber Vater, hoch im Himmel, merk auf deines Kindes Flehen. Lass mich heut und alle Tage, Herr, in deinen Segen stehen. Lass mich heut und alle Tage, Herr, in deinen Segen stehen. Unsere Sonne ist deine Gnade, und dein Wort des Himmels Trau, der uns nähret und erquicket, gleich die Blümlein auf der Au. Der uns nähret und erquicket, gleich die Blümlein auf der Au. Alles hast du ja in Händen, und du weißt, was uns gebricht. O, so gib aus deiner Fülle, gib uns, Herr, von deinem Licht. O, so gib aus deiner Fülle, gib uns, Herr, von deinem Licht. Möge dein Geist uns stets wählen,